dein blasses Gesicht, die Schatten unter den Augen, vergesse ich bestimmt nie mehr. Wenn es zum Regenbogen geht, und der Weihnacht sich niederfällt, wird nicht immer Weihnacht sein. Glück auf dieser Welt. Ich habe dich niemals angesprochen, auch du hast nie ein Wort gesagt. Dabei hätte ich es tun sollen, ich habe es ja die ganze Zeit gejagt. Wenn's zum Regenbogen geht und der Weiß sich wieder fällt, wird nicht immer Weihnacht sein, Hoffnung und Glück auf dieser Welt. Eines Tages war dein Platz leer, die Alte gegenüber schlug die Zeitung auf. Da stand schon wieder eine Drogentote und dein Bild war ganz groß drauf. Wenn's zum Regenbogen geht und der Weiß sich wieder fällt, wird nicht immer Weihnacht sein, Hoffnung und Glück auf dieser Welt. Wenn's zum Regenbogen geht und der Weiß sich jeder fällt, wird nicht immer Weihnacht sein, Hoffnung und Glück auf dieser Welt. Wenn's zum Regenbogen geht und der Weiß sich jeder fällt, wird nicht immer Weihnacht sein, Hoffnung und Glück auf dieser Welt. Wenn's zum Regenbogen geht, wenn's zum Regenbogen geht, wenn's zum Regenbogen geht.